Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Der Autor unseres Hörspiels heute Abend, Philipp Lewis, wurde 1973 in Stuttgart geboren. Er studierte neben Literatur- und Musikwissenschaft auch Komposition. Seit 2009 lebt und arbeitet er als Pianist und Komponist in Berlin. Vor Jahren hatte er in den Unterlagen seines Vaters, der in den 70er Jahren bei Samuel Becketts Fernsehspielen die Kamera führte, einen Drehbuchentwurf gefunden. Der Plot gab die Idee zum Hörspiel »Ein Palimpsest«. Ein Palimpsest ist ein altes Manuskript in Rollen- oder Buchform, das einen ganzen oder teilweise ausgelöschten oder überschriebenen Text unter dem noch lesbaren Text enthält. Die Übermalung oder Überschreibung einer Erinnerung im Gedächtnis eines Menschen kann ein ähnliches Phänomen erzeugen. Es legen sich fremde Bilder, Chiffren über ein Ereignis, die mit dem Ereignis selbst nicht unmittelbar zu tun haben. Ein Palimpsest. Hörspiel von Philipp Lewis. Eine Erinnerung zwingt sich mir auf. Von Tag zu Tag häufiger. Ich kann nichts dagegen machen, sie beunruhigt mich. Am Fuß eines Hügels. Vier Kinder, zwei Jungen und zwei Mädchen, im Schatten eines Baums. Sie spielen miteinander. Einer der Jungen wirft ein großes weißes Kissen in die Luft, das die anderen aufzufangen versuchen. Das Kissen fällt herab. Es wird von dem Sonnenstrahl erfasst. Eines der Mädchen fängt das Kissen auf, das Blau ihres Kleides, lässt das Kissen leuchten. Aus der Nähe betrachtet das Gesicht des anderen Mädchens. Die Augen, ihr Glanz verschwindet, sie werden trübe. Das Kissen fliegt empor, die Kinder strecken die Arme in die Luft. Ein Sonnenstrahl, das Kissen leuchtet, es fällt. Einer der Jungen fängt es auf. Sein Gesicht wie eine Maske. Überzogen von einer zweiten, durchsichtigen Haut, die aus den Augen herausgewachsen zu sein scheint. Ein Zimmer. Nachts. Der fahle Schein einer Straßenlaterne fällt durchs Fenster. Ein Mann. Er lehnt an einer Wand, senkt den Kopf. Er verschränkt die Arme vor der Brust, holt tief Luft und hält kurz den Atem an. Er löst die Verschränkung seiner Arme, hebt den Kopf, stößt sich mit einer ruckartigen Vorwärtsbewegung des Oberkörpers von der Wand ab und geht raumeinwärts. Den Blick auf seine Füße gerichtet, nähert er sich dem Schreibtisch und dem Stuhl, die unter dem Fenster stehen, knipst die Schreibtischlampe an, setzt sich. Das Licht der Lampe flackert. Der Mann starrt in den zitternden Lichtkegel. Eine Frau im Nachthemd betritt den Raum. Sie schaut auf den Mann, der regungslos am Schreibtisch sitzt. Ihre Lippen bewegen sich. Sie scheint etwas sagen zu wollen. Sagt aber nichts. Sie verlässt den Raum. Wie in der Wirklichkeit. Die Kinder. Ihr Lachen, ihre Rufe. Nie ist es ganz dunkel, nie ganz still. Ich erinnere mich an etwas, was sich nicht in Zusammenhang mit meinem Leben bringen lässt. Und trotzdem, ich fühle, dass diese Bilder mit mir zu tun haben, dass ein Teil von mir in ihnen ist. Ich fühle mich selbst darin. Lichtstreifen auf Kinderschultern. Zwei Mädchen und zwei Jungen, sie spielen miteinander. Eines der Mädchen trägt ein blaues Kleid. Sie werfen ein großes weißes Kissen in die Luft, das, wenn es von der Sonne erfasst wird, aus seinem Innern zu leuchten scheint. Und die Gesichter der Kinder, wie mit einer zweiten, durchsichtigen Haut überzogen. früher Morgen. Die Sonne scheint durchs Fenster und taucht die Küche in ein warmes, orange-braunes Licht. Die Frau sitzt im Morgenmantel am Tisch. Sie hat für zwei gedeckt. Sie schenkt sich Kaffee ein. Trinkt. Während sie die Tasse zurück auf den Untersetzer stellt, schließt sie die Augen. Sie atmet tief ein. Dann zieht sie ihren Morgenmantel über der Brust enger zusammen, setzt sich aufrecht und legt ihre Arme auf den Tisch. Sie wartet. Ihr Gesicht hat etwas Angespanntes. Als der Mann in die Küche kommt, muss er blinzeln. Das Sonnenlicht blendet ihn. Er schenkt sich Kaffee ein. Morgen. Der Mann nimmt seine Tasse, geht zum Fenster und öffnet es einen Spalt. Der Herbst kommt früh dieses Jahr. Mit beiden Händen die Tasse umfassend schaut er hinaus in den Garten. Der Herbst kommt früh dieses Jahr. Er führt langsam seine Tasse zum Mund und trinkt. Plötzlich dreht er sich um und schaut der Frau ins Gesicht. In seinem Blick liegt etwas Fragendes. Die Frau schlägt die Augen nieder. Kannst du das Fenster bitte wieder schließen? Ich friere. Eine schmale Straße am Waldrand. Ein starker Wind weht. Der Mann hat den Mantelkragen hochgeschlagen und geht, die Hände in den Taschen, die Straße entlang. Ich habe gehofft, dass mit der Zeit die Erinnerungen verschwinden oder zumindest weniger beunruhigend werden würden. Aber so ist es nicht. Sie belasten mich, weil sie mein Leben immer mehr bestimmen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird eine Haustür geöffnet. Eine junge Frau kommt heraus. Über ihrem Arm hängt ein weißer Mantel. Der Wind bläst ihr die Haare ins Gesicht. Sie wirft sich den Mantel über die Schulter und geht mit schnellen Schritten in die Richtung, aus der der Mann gekommen ist. Der Mann bleibt stehen und schaut der Frau hinterher. Ihr weißer Mantel flattert im Wind. Ihr Anblick beunruhigt mich. Ich weiß nicht warum. In einer Kirche. Ein Restaurator steht auf einem Gerüst und bearbeitet mit Hammer und Meißel die Decke des Vorschiffs. Er trägt ein frühgotisches, nur noch bruchstückhaft erhaltenes Deckenfresko ab, um das darunterliegende Romanische freizulegen. Der Raum ist erfüllt vom Widerhall der leisen, schnellen Hammerschläge, die auf den Meißel treffen. Mit zusammengepressten Lippen und einem Blick überwacht der Restaurator die Bewegungen seiner Hände. Ein Kissen unter einem wolkenlosen blauen Himmel. Es fällt. Die Hände eines Kindes fangen es auf. Ein Junge. Sein Gesicht. Eine Maske. Behutsam streichen die Hände des Restaurators über die steinerne Oberfläche. Auf dem kleinen, freigelegten Teil des Freskos sind die nackten Beine eines knienden Mannes zu erkennen. Angestrengt beobachtet der Restaurator die Spitze seines Meißels. Unter dem Hämmern brechen winzige Steinplättchen weg und rieseln zu Boden. In der Küche. Nachmittags. Der Mann steht am Fenster, schaut hinaus. Zwei Männer in blauen Arbeitsanzügen tragen eine alte Wanne durch den benachbarten Garten. Das Badezimmer in meinem Elternhaus. Meine Mutter stützt sich am Rand der Wanne ab. Sie atmet schwer, geht langsam in die Knie. Schweiß rinnt ihr von der Stirn. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie starrt mich an. Ihr Mund öffnet sich. Sie würgt. Mir wird schwarz vor Augen. Jemand kommt, geht rasch an mir vorbei. Ein Lufthauch streift mein Gesicht. Nachts. Das Zimmer des Mannes. Der fahle Schein der Straßenlaterne. Mit vor der Brust verschränkten Armen, den Kopf gesenkt, lehnt der Mann an der Wand. Früher Morgen. Der Mann und die Frau sitzen in der Küche. Der Mann schaut vor sich auf den Tisch, die Frau schaut aus dem Fenster. Sie trinken Kaffee. Sie schweigen. Der Mann geht die Straße am Waldrand entlang. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht er einen Jungen, der in einem Vorgarten sitzt und mit einem kleinen Auto spielt. Das Wohnzimmer meines Elternhauses. Ein kleiner Junge kniet auf dem Fußboden und spielt mit einem metallenen Spielzeughuhn, das im Raum umherhüpft. Mit einem Mal verschwindet das Bild. Dann plötzlich sichtbar die Kante eines Teppichs, der Fuß eines Tischbeins. Kindergelächter, spielende Kinder unter einem Baum, Rufe, die er nicht verstehen kann. Ein Kissen schwebt durch die Luft. Es wird von einem Sonnenstrahl erfasst, leuchtet. Das Mädchen im blauen Kleid fängt es auf. Das Gesicht des Mädchens, maskenhaft. In einem Park. Der Mann sitzt auf einer Bank. Auf dem Rasen, wenige Meter von ihm entfernt, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen steht hinter dem Jungen. Es ist größer als er. Es hat die Hände um seinen Hals gelegt. Der Junge greift über seine Schultern nach ihren Armen. Sein Gesicht läuft rot an. Das Mädchen lacht. Mit immer heftigeren Bewegungen versucht der Junge, sich dem Griff des Mädchens zu entwinden. Das Mädchen lacht. Dann, unvermittelt, lässt sie den Jungen los und läuft davon. Ein Wohnzimmer. Der Mann sitzt auf einer Couch, vor ihm ein Teetisch. Er ist bei seiner Tante zu Besuch. Sie, im Sessel ihm gegenüber, öffnet eine Stange Zigaretten. Ein Besuch ist wie der andere, seit Jahren. Es gehört zu meinen familiären Pflichten, meine Tante mit einer bestimmten, exquisiten englischen Zigarettenmarke zu versorgen. Sie zieht eine Packung aus dem Karton, hält die Packung unter ihre Nase, riecht daran, lächelt. Sie streift das Zellophanpapier ab, nimmt eine Zigarette aus der Schachtel, klopft mit dem Filterende auf den Handrücken ihrer rechten Hand. Sie steckt die Zigarette in eine Zigarettenspitze, lässt sie von einem Mundwinkel in den anderen wandern und zündet sie mit einem Streichholz an. Es scheint, als gäbe es nichts anderes. Nur sie und die exquisite englische Zigarette. Der Blick des Mannes fällt auf ihre Hände. Sie hat kräftige Hände. Ein krasser Gegensatz zu ihrem feinen, elliptischen Gesicht. Die Tante reibt das Zellophanpapier zwischen den Fingern. Wie geht es deiner Frau? Gut. Sie hat zwar viel zu tun, aber es geht ihr gut, doch. Sie ist ein so warmherziger Mensch. Und sie passt so gut zu dir. Warum kommt ihr nicht mal wieder zum Abendessen? Das Alleinsein ist so ermüdend. Über ein wenig Gesellschaft würde ich mich sehr freuen. Sobald wir mehr Zeit haben, werden wir dich besuchen kommen. Versprochen. Oh ja. Und dann machen wir uns einen richtig gemütlichen Abend für drei. Einverstanden? Einverstanden. Ihre Hand irritiert mich. Ich weiß nicht, warum. Mit einem Pinsel befreit der Restaurator die freigelegte Fläche von den letzten Partikeln der gotischen Schicht. Sein Blick wandert von links nach rechts über die Beine des knienden Mannes, über die Hüfte, auf die am Rücken gebundenen Hände. Etwas sagen. Irgendetwas. Etwas zu ihr sagen. Über die Erinnerungen, die Beobachtungen. In der Küche. Abends. Der Mann und die Frau sitzen am Tisch. Essen. Schweigen. Hin und wieder sieht der Mann von seinem Teller auf und wirft seiner Frau einen Blick zu. Sie beachtet ihn nicht. Sie schaut auf ihre Gabel, die zwischen Teller und Mund hin und her geht. Der Mann schließt die Augen. Ich kann es nicht. Ihr Schweigen hat etwas Abweisendes. Er lehnt sich zurück und schaut wieder in das Gesicht seiner Frau. Plötzlich lässt die Frau die Gabel auf den Teller fallen, legt ihre Arme auf den Tisch und sieht ihm fest in die Augen. Hör zu. So kann es unmöglich weitergehen. Ich ertrage das nicht mehr. Ich verstehe ja, dass man etwas aus seiner Vergangenheit aufarbeitet, aber die Art, wie du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigst, ist nicht mehr normal. Das ist obsessiv. Das ist krank. Merkst du denn nicht, dass du dich nur noch im Kreis drehst? Ich finde, du solltest ernsthaft über professionelle Hilfe nachdenken. Es tut mir leid, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Denn so kann und will ich nicht weitermachen. Das Zimmer des Mannes. Nachts. Der fahle Schein der Straßenlaterne, der durchs Fenster fällt. Kein klarer Gedanke. Alles Bruchstücke, Splitter. Meine Frau hat recht. Meine seltsame Angst wächst und kontrolliert mich immer mehr. Keine Normalität. Der Restaurator betrachtet den freigelegten Teil des Freskos. Im Vordergrund der ausgezehrte Körper eines enthaupteten Mannes, daneben der Kopf mit weit aufgerissenen Augen und einem schmerzverzerrten Mund. Rechts hinter dem Enthaupteten steht ein in ein rotes Gewand gehüllter, kräftiger Mann mit erhobenem Arm und einem Schwert in der Hand. Der Restaurator legt sein Werkzeug auf eine Holzbank, säubert die Hände und steigt vom Gerüst. Bist du dir wirklich sicher, dass du dich nicht an etwas erinnerst, das du zufällig beobachtet oder in irgendeinem Film gesehen hast? Ja, ganz sicher. Ich erinnere mich genauso an die spielenden Kinder, wie ich mich an meine Mutter im Bad oder an mich selbst als kleiner Junge mit den Spielzeughuhn erinnere. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht weiß, wer die Kinder sind, noch kenne ich die Umgebung, in der sie spielen. Eigenartig. Ja. Und noch eigenartiger ist, dass sie mir trotzdem irgendwie vertraut vorkommen. Du hast vorhin gesagt, du bist beunruhigt, wenn du dich an die spielenden Kinder erinnerst. Ja. Ist das bei den anderen Erinnerungen auch so? Ja. Nur weniger stark. Aber das Gefühl ist bei allen Erinnerungen ähnlich. Ja. Also müssen sie irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, irgendwie. Ja. Wenn das Haus deiner Eltern noch stehen würde. Ach, die ganze Gegend hat sich verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du die Bilder auseinandernehmen. Jeden Bestandteil einzeln betrachten und so weiter. Aber wahrscheinlich ist das auch nur so eine Idee. Nein, red weiter. Die Bestandteile einzeln betrachten und dann... Naja, und sie dann in unterschiedliche Gruppen aufteilen. Neu zusammensetzen und versuchen, sie zu einem plausiblen Ganzen zusammenzufügen. Ein bisschen so, wie ich an meinen Fresken arbeite. Eine Gasse. Der Mann stellt sich in einer Hofeinfahrt unter. Der Regen prasselt. In einem der gegenüberliegenden Häuser lehnt sich ein Mann aus dem Fenster. Er hat einen Zigarettenstummel im Mundwinkel. Ein Hund durchkreuzt die Gasse. Der Mann schnippt die Zigarette dem Tier hinterher. Er steckt sich eine neue an. Das Wohnzimmer meines Elternhauses. Ich hocke auf dem Boden, spiele mit einem Spielzeughuhn. Mein Vater sitzt auf dem Divan, vorgebeugt, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, eine Zigarette zwischen Zeig- und Mittelfinger seiner rechten Hand. Das Spielzeughuhn hüpft auf ihn zu. Mein Vater beachtet weder mich, noch das sich nähernde Metallhuhn. Er starrt auf die gegenüberliegende Wand. Dann zieht er an seiner Zigarette, inhaliert, atmet aus. Ich strecke mich auf dem Boden aus. Ich habe eine Ecke des Teppichs und den Fuß eines Tischbeins im Blickfeld. Ich erschrecke. Ich sehe das gestreckte Bein meines Vaters, das Spielzeughuhn. Es liegt in der Mitte des Raums auf der Seite. Ich habe Angst, halte den Atem an. Vater eilt zum Fenster und öffnet es. Der Mann mit der Zigarette im Mundwinkel verschwindet im Innern des Hauses. Das Fenster wird geschlossen. Die Bilder auseinandernehmen. Die Bilder auseinandernehmen. Jeden Bestandteil einzeln betrachten. Jeden Bestandteil einzeln betrachten. Und sie dann in unterschiedliche Gruppen aufteilen, neu zusammensetzen. Die vier Kinder am Fuße des Hügels. Lichtstreifen auf ihren Schultern. Das blaue Kleid. Das aus seinem Innern leuchtende Kissen. Die von einer durchsichtigen Haut überzogenen Gesichter. Das Wohnzimmer meiner Eltern. Ich mit dem Spielzeughuhn, mein Vater, der rauchend auf dem Divan sitzt. Das Wohnzimmer, die vier Kinder, ich, das Spielzeughuhn, mein Vater auf dem Divan, das Kissen. Das blaue Kleid, Lichtstreifen auf Kinderschultern. Die vier Kinder am Fuße des Hügels. Das Kissen, das blaue Kleid, Lichtstreifen auf Kinderschultern, maskenhafte Gesicht. Mein Vater auf dem Divan, ich selbst, in der Nähe, auf dem Teppich. Das Wohnzimmer. Der Junge kniet auf dem Boden und spielt mit dem Metallhuhn. Sein Vater sitzt in seiner Nähe, auf dem Divan. Die Jungen und Mädchen am Fuße des Hügels. Einer der Jungen wirft das weiße Kissen in die Luft. Das Spielzeughuhn nähert sich den Füßen des Vaters. Der Junge streckt sich auf den Boden aus. Das Kissen fällt herab. Das Mädchen im blauen Kleid fängt es auf. Das Gesicht des anderen Mädchens. Es ist von einer durchsichtigen und schimmernden Haut überzogen. Die Augen sind geschlossen. Der Mund weit geöffnet. Das Spielzeughuhn vor den Füßen des Vaters. Früher Morgen. Im Badezimmer. Der Mann betrachtet sich im Spiegel. Sein Blick wandert von den Augen über die Nase zum Kinn, den rechten Kieferknochen entlang, hinauf zum Ohr. Sein Blick wandert durch den Raum. Die Badezimmertür steht offen, ein Streifen fahlen Lichts fällt hindurch. Es ist nicht die Tür unseres Badezimmers. Es ist die Tür zum Wohnzimmer in meinem Elternhaus. Sie steht offen. Im Halbdunkel, dahinter ein Korridor und weitere Türen. Eine der Türen ist angelehnt. Grelles Licht bricht aus dem offenen Spalt. In der Kirche. Unermüdlich bearbeitet der Restaurator die steinerne Oberfläche. Neben dem Enthaupteten und dem Mann mit dem Schwert sind nun drei weitere Personen zu erkennen. Zwei Frauen und ein Mann. Alle in dunkelgraue Gewänder gekleidet. Wieder bei der Tante. Der Mann ist allein im Zimmer. Er geht umher. Lässt seinen Blick schweifen. Keiner der Gegenstände hat, soweit ich mich erinnern kann, jemals seinen Platz gewechselt. Sie scheinen mit dem Raum verwachsen zu sein. Sein Blick fällt auf eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die neben vielen anderen Bildern in einen silbernen Rahmen eingepasst auf einer alten Kommode steht. Er nimmt die Fotografie von der Kommode, betrachtet sie. Meine Eltern und meine Tante. Es muss vor über 30 Jahren aufgenommen worden sein, vor unserem alten Haus, vor der Veranda. Links die Mutter, rechts der Vater. Zwischen ihnen lachend die Tante. Sie trägt ein blumengemustertes Kleid mit tiefem Dekolleté. Plötzlich steht die Tante hinter ihm und legt ihren Arm um seine Schultern. Eine schöne Aufnahme, nicht? Ich habe sie erst vor kurzem wiedergefunden. Schau nur, wie entzückend deine Mutter aussieht. Das Gesicht meiner Mutter. Ebenmäßig, oval, schön und ernst. Dein Vater? Naja, fotogen war er nicht gerade, sah immer ein wenig sonderbar aus auf Bildern. Aber deine Mutter? Oh, wie ein Engel. Du siehst aber auch sehr hübsch aus. Mit dem hochgesteckten Haar, dem Lachen. Ich finde, das Schönste an mir ist das Kleid. Deine Mutter hat es mir zur Hochzeit geschenkt. Leider kann man es hier drauf nicht sehen, aber es war von einem strahlenden Blau. Ich war ganz in mich selbst verliebt, wenn ich es trug. Blau. Das Kleid war blau. Vater, Mutter, Tante. Das Mädchen im blauen Kleid. Tante. Komm, lass uns den Tee trinken, bevor er kalt wird. Die Tante löst ihre Umarmung, geht zum Teetisch, auf dem eine Kanne und zwei Tassen stehen, und setzt sich auf die Couch. Der Mann rührt sich nicht, starrt auf das Bild in seinen Händen. Willst du dich nicht zu mir setzen? Abends. Der Mann sitzt an seinem Schreibtisch. Ein Fotoalbum liegt aufgeschlagen vor ihm. Er legt vier Fotos nebeneinander auf den Tisch, stützt den Kopf in die Hände. Das erste Foto. Die Mutter, der Vater. Vor unserem alten Haus, auf der Veranda. Vater lacht in die Kamera. Mutter schaut zur Seite und winkt jemandem zu, der sich außerhalb des Bildrandes befindet. Das zweite Foto. Die Eltern und der Mann als Fünfjähriger im Garten. Ich sitze auf einer Schaukel, die am untersten Ast eines Obstbaumes befestigt ist. Meine Mutter steht hinter mir. Sie will mich umarmen. Mein Vater steht im Hintergrund, am Zaun, winkt und lacht in die Kamera. Das dritte Foto. Es ist ein Abzug von dem Foto, das die Mutter, den Vater und die Tante zeigt. Tante lacht. Steht zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Sie trägt das blaue Kleid. Es war von einem strahlenden Blau. Das vierte Foto. Der Vater, die Tante. Sie stehen Hüfte an Hüfte und lächeln einander etwas befangen zu. Es scheint, als bewege ein leichter Wind ihr Haar. Der rechte Arm der Tante ist um die Taille meines Vaters gelegt. Sein linker Arm umschlingt ihre Taille. Zweige eines Strauchs ragen von rechts oben ins Bild hinein und werfen Schatten auf die Oberkörper der sich Umarmenden. Meine Tante trägt wieder das blaue Kleid. Und da ist noch etwas. Im Hintergrund, hinter einer der Fensterscheiben des Hauses, grobkörnig schwer zu erkennen. Ich glaube, es ist ein Gesicht. Der Höhe nach, auf der es sich befindet, müsste es das Gesicht eines Kindes sein. Ja, ich glaube, dass im Hintergrund bin ich. Das romanische Fresko. Der Enthauptete, der Mann mit dem Schwert, die im Hintergrund stehenden Personen, zwei Frauen, ein Mann in grauen Gewändern. Eine der Frauen hält die Arme emporgestreckt. Ihr Mund ist weit geöffnet. Die Augen sind geschlossen. Eine Tür, durch die ein Streifen fahlen Lichts fällt. Dahinter, im Halbdunkel, ein Korridor, weitere Türen. Im hinteren Teil des Korridors, nur schemenhaft zu erkennen, zwei Personen, eine Frau und ein Mann. Sie stehen dicht beieinander und flüstern. Neben ihnen eine Tür, angelehnt. Ein greller Lichtstreifen fällt durch den Türschlitz auf den Flur. Ja, ich erinnere mich. Vater und Tante im Korridor neben der angelehnten Tür. Das Zimmer des Mannes. Nachmittag. Der Mann steht am Fenster und schaut hinaus. Seine Frau ist im Garten und nimmt Wäsche von der Leine. Sie faltet ein weißes Laken zusammen und legt es über den Korb, der neben ihr steht. Deckt ihn ab mit einem weißen Laken. Eine Straße am Waldrand. Eine junge Frau. Sie wirft sich einen weißen Mantel über die Schulter. Er flattert im Wind. Wolkenloser Himmel. Ein weißes Kissen. Es fällt herab. Wird von einem Sonnenstrahl erfasst. Am Fuße eines Hügels. Ein Mädchen in einem blauen Kleid. Es hält ein weißes Kissen in der Hand. Die linke Hand einer alten Frau auf einem weißen Kissen. Sie zieht es zur Seite, zieht es über das bleiche Gesicht einer Frau hinweg. Mutter. Der Restaurator steht auf dem Gerüst unter dem Dach des Kirchenvorschiffs und lässt seinen Blick über das Fresko gleiten. Über den ausgezehrten Körper des enthaupteten Mannes, den davorliegenden Kopf mit den weit aufgerissenen Augen und dem schmerzverzerrten Mund, über den Mann mit dem Schwert, der rechts hinter dem Enthaupteten steht, und schließlich über die sich im Hintergrund befindenden Personen. Zwei Frauen, ein Mann, in dunkelgrauen Gewändern. Eine der Frauen hält die Arme emporgestreckt. Ihr Mund ist geöffnet, ihre Augen sind geschlossen. Die andere Frau und der Mann neben ihr haben seltsam maskenhafte Gesichter. Sie starren auf den vom Rumpf geschlagenen Kopf. Ich erinnere mich. Ich sehe alles genau vor mir. Deutlich, ganz deutlich. Ich sehe es wie damals. Das Elternhaus, das Wohnzimmer. Er, fünfjährig, am Boden, spielend. Der Vater, zunächst auf dem Divan, dann am Fenster. Die Tante an der Tür, zögerlich. Wie auf der Fotografie. Sie trägt das blaue Kleid. Der Vater geht zur Tante. Sie reden leise miteinander. Tante möchte hinaus. Vater versucht, sie zurückzuhalten. Die Tante reißt sich los, stößt die Tür auf, läuft hinaus. Der Vater eilt ihr nach. Im Halbdunkel des Korridors stehen sie dicht beieinander und flüstern. Neben ihnen eine Tür, sie ist angelehnt. Ein greller Lichtstreifen fällt durch den Türschlitz auf den Boden des Flurs. Plötzlich. Sie hören sie flüstern auf und drehen sich der Tür zu. Vater öffnet sie. Grelles Licht überflutet den hinteren Teil des Korridors. Eilig drängen sie in das Zimmer. Mit einem dumpfen Schlag fällt die Tür ins Schloss. Ich schleiche durch den dunklen Flur, bis ich die Tür hinter der Vater und Tante verschwunden sind, erreiche. Ich halte den Atem an. Dann lege ich vorsichtig die Hand auf die Klinke, drücke sie langsam herab und öffne die Tür einen Spalt. Ich sehe das Schlafzimmer meiner Eltern, das Bett, meine Mutter darin. Vater und Tante stehen am Fußende still, regungslos. Ein Glas Wasser und einige Medikamente stehen auf dem Nachttisch. Mutter schwitzt. Tante geht auf die rechte Seite des Bettes, wischt ihr mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn. Mutter schlägt die Augen auf. Ihre Lippen bewegen sich. Tante beugt sich über sie und streichelt ihr über den Kopf. Vater geht zum Fenster, schaut hinaus in den Garten. Ich sehe, wie Tante ein Kissen vom Bett nimmt und es ausschüttelt. Es wird von einem Sonnenstrahl erfasst, der sein Weiß so leuchten lässt, als wäre ein Licht in ihm. Dann legt Tante das Kissen auf Mutters Gesicht. Einige Augenblicke später kommt Bewegung in Mutters Körper. Tante drückt fester zu. Der Körper meiner Mutter bäumt sich auf. Dann sinkt er langsam aufs Bett zurück und bleibt regungslos liegen. Vater öffnet das Fenster und lehnt sich hinaus. Tante nimmt das Kissen von Mutters Kopf. Das Gesicht ist der Tür zugewandt. Mutter schaut mich an. Ein Raum. Ein großer Raum. Fensterlos. Eine Frau. Eine Frau steht in der Tür. Es sind auch andere hier. Auch mein Freund, der Restaurator, ist da. Mutter steht in der Tür. In ihrem weißen Nachthemd. Vater steht bei mir. Ich sehe sein Gesicht, eine Zigarette in seiner Hand. Er bietet sie mir an. Ich versuche, den Blick von ihm abzuwenden. Den Kopf ganz langsam drehen, dass die Augen der Bewegung folgen können. Ich drehe den Kopf. Der Blick löst sich. Jetzt steht seine Mutter vor ihm. Sie hat das Gesicht eines alten Mannes, aber doch, es ist Mutter. Ich weiß, ich träume und ich kann nicht aufwachen, weil ich meine Zehen nicht bewegen kann. Und ich weiß, dass, wenn ich es könnte, der nächste Traum käme. Und dass ich dann in diesem Traum vergessen werde, dass ich träume. In diesem Albtraum, in dem man wach ist. Meine Mutter. Mit furchtigem Männergesicht. Ich will sie. Meine Tante ist es. Sie. Sie will intim mit mir werden. Sie drückt ihn gegen die Wand. Ihre Kraft ist größer als meine. Ihre Arme schlingen sich um seinen Hals. Ihr Mund nähert sich mir, eine auf Papier gemalte purpurne Wunde. Die schweren Arme. Luft. Immer näher kommt er mir, der blutrote Mund. Lippen wie faulende Würste. Luft. Ihr Griff lockert sich. Ich werde ruhiger. Ich löse mich von ihr. Werde ruhiger. Entferne mich. Schwebe. Meine Frau, verschwommen wie hinter einem Schleier. Sie ist weit entfernt von mir und doch sehe ich, wie sie sich bewegt. Schwebend gelange ich ins Schlafzimmer. Meine Mutter liegt auf einem frisch gemachten Bett. Sie hat die Arme über der Brust gekreuzt. Langstielige Blumen mit geschlossenen Blüten liegen überall im Raum verstreut. Ich umarme Mutter. Sie umarmt mich. Das Wohnzimmer der Tante. Der Mann sitzt auf der Couch. Die Tante steht mit dem Rücken zu ihm am Fenster. Raucht. Gegen Ende, als sie nichts mehr essen konnte, wollte sie immer, dass ich ihr Gesicht eincreme. Es musste immer feucht sein. Ihr Gesicht. Feucht und weiß. Ja, es musste immer feucht sein. Ich habe es eingecremt. Dann erzählt die Tante, dass sie den Kopf der Mutter in Händen hält. Ihre Augen waren geöffnet. Wieder und wieder hatte sie versucht, sie zu schließen, aber sie klappten immer wieder auf. Ich hielt ihren Kopf in meinen Händen. Ihre Augen waren geöffnet. Wieder und wieder habe ich versucht, sie zu schließen, aber sie klappten immer wieder auf, wie bei einer Spielpuppe. Wie bei einer Spielpuppe? Ihr Fieber war so hoch. Dass sie wollte schlafen. Ihre Haut war ganz trocken. Ich hatte sie kurz vorher noch eingecremt, aber sie war trocken. Das Einzige, womit sie einverstanden war. Zum Schluss, in ihren letzten Stunden, ja, sie wollte den Tod. Sie wollte ihn? Sie wollte den Tod. Ja? Ist das so? Ja. Sie wollte ihn. Ist das so? Ein Palimpsest. Hörspiel von Philipp Lewis. Erzähler Hans-Peter Hallwachs. Mann Falk Rockstroh. Frau Christine König. Tante Ingeborg Mitschinski. Restaurator Christian Standke. Schnitt Barbara Zwirner. Ton Andreas Narr. Regieassistenz Frank Meerfort. Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.